la la la la la la la la la la la la la la la. Hallo, wir sind beklopft. Hallo, hallo, wir sind schlimm. Hunde sind scheiße, Katzen sind scheiße, Bäume sind scheiße, alles ist scheiße. Schlecht, schlecht. Menschen sind scheiße, Kacke ist scheiße, alles ist scheiße. Schlecht, schlecht. Schule ist scheiße, Arbeit ist scheiße, alles ist scheiße. Schlecht, schlecht. Krankheit ist scheiße, Sterben ist scheiße, alles ist scheiße. Schlecht, schlecht. Hallo, hallo. Wir sind bekloppt. Hallo, hallo. Wir sind schlimm. Scheiße, scheiße, scheiße, scheiße. Schlecht, schlecht, schlecht, schlecht. Schlimm, schlimm, schlimm, schlimm. Das ist nicht gut. Voll erwischt!